Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 596, an Goethe, Jena, den 12. Mai 1799. Zu der geistigen Produktion gratuliere ich. Es ist viel gewonnen, dass Sie auch das nun hinter sich haben. Mir hat sich der Geist heut noch nicht zeigen wollen, ob ich ihn gleich in allen Gängen meines Gartens suchte und aufs Erfinden ausging. Die Frau ist ziemlich erträglich heute und lässt sie freundlich grüßen. Wir haben heute nichts vor und erwarten Sie hier etwas Philosophisches zum Nachtisch. SCH